Ehrenreich, von dannen er auf dich, du heilige Wohnung, siehet und ein gereinigt Herz zu sich von dieser eitlen Erde ziehet. Ein Stand, so billig selig heißt, schaut hier Vater, Sohn und Geist. Wohlan, ihr gotterfüllte Seelen, ihr werdet nun das beste Teil erwählen. Die Welt kann euch kein Labsal geben. Ihr könnt in Gott allein vergnügt und selig leben.